Das sind die aktuellen Themen. Power to Change im Kino, Nienburger tot aufgefunden und Eistrup übernimmt Tabellenführung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Heute findet eine öffentliche Sitzung des Ortsrates Erichshagen-Wölpe im Voglershaus Pferdener Landstraße 238 statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bundesverkehrswegeplan 2030 sowie Mitteilung des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Klimaschutzagentur Mitteweser zeigt ab Donnerstag an insgesamt 7 Abenden den Film Power to Change im Nienburger Kino. Der Film befasst sich mit der Energiewende in regionalem Bezug. Regisseur Karl Fechner zeigt die Botschaft seines Filmes auf. Ja, der Film zeigt in einer ganz bestimmten filmischen Dramaturgie, dass und wie die Umstellung der Weltenergiewirtschaft auf ein dezentrales Energieversorgungssystem basierend auf 100% erneuerbaren Energien funktionieren würde. Und dass es möglich ist, innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahren die Wirtschaft so umzustellen, dass tatsächlich dieser gesamte Umbau aus der Bevölkerung herausgetragen wird. Entscheidender Faktor ist die Dezentralität. Anfang März wurde der Nienburger Heinz Wilhelm E. als vermisst gemeldet. Nun ist am vergangenen Freitag die Leiche des 68-Jährigen in der Drakenburger Wesermarsch gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sprechen die Anzeichen für einen Suizid. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga hat der SV Husum seinen positiven Trend fortgesetzt. Bei Intercomata Nienburg gab es für das Team um Spielertrainer Marian Pingel einen deutlichen 5:0 Auswärtserfolg. Wir haben es clever gespielt, die Bälle im richtigen Moment erobert und haben dann schnell nach vorne gespielt und hatten in der ersten Halbzeit das Glück, dass der erste Ball direkt drin war. Und beim 2:0 war es so, dass einer von uns durch ist und einer von denen halt zu spät kommt, selber mit Rot vom Platz geht, den Elfmeter reingemacht. Und dann war es nachher so, dass bei denen so ein bisschen die Kräfte natürlich nachgelassen haben. Ebenfalls deutlich wurde es für Kreuz Krukodesdorf. Bei Seppenhausen-Balge kassierte die Südkreiself eine 0:6 Pleite und rutscht dadurch auf einen Abstiegsplatz. Weiterhin gewinnt Lockum 3:1 gegen Stöckse. Haßbergen siegt in Liebenau 1:0. Spitzenreiter Münchenhagen verliert überraschend gegen Lese 0:3. Verfolger Eistrup gewinnt hingegen mit 3:1 in Nendorf und übernimmt vorerst die Tabellenführung. Münchenhagen hat aktuell 2 Spiele weniger absolviert. Bereits am Samstag trennten sich Rehburg und Rodewald 1:1 und Steierberg gewinnt mit 3:1 gegen den ASC Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.